Familienbande. Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler. 2. Teil. $20.000 soll Giselher Schmidt, kleiner Privatdetektiv in Hamburg, dafür bekommen, dass er den Unternehmerssohn Maximilian von Uhlenstein sucht und beschützt. Maximilian war mit seinem Freund Robert Weber an der Côte d'Azur und ist, nachdem die französische Polizei seinen Freund tot neben der Eisenbahnlinie hinter Fréjus gefunden hat, spurlos verschwunden. Schon die Suche ist nicht einfach. Lisa, Maximilians Freundin, weiß zwar offenbar, wo Max sich versteckt hält, verrät aber nichts. Eine andere vage Spur führt über Livorno und Rom nach München. Kriminalassistent Kurze, Schmidts Kontaktmann bei der Kripo, weiß auch nur, dass die Fahndung nach Maximilian von Uhlenstein auf merkwürdige Weise gebremst wird. Schmidt spürt, dass hinter diesem Auftrag mehr stecken muss, als seine Auftraggeberin Elisabeth von Uhlenstein ihm verraten hat. Er bekommt Angst. Unterdessen ruft Maximilian seinen Vater an und erzählt diesem, er sei im Besitz von Unterlagen darüber, dass Robert Weber wegen einer Erpressungsgeschichte ermordet worden sei. In des Vaters Pharmazieunternehmen würden gewaltige Mengen Medikamente verschoben. Alles deute auf den Chef des Labors, Dr. Kettler. Das Spielcasino in Travemünde wird Ihnen gefallen, lieber Doktor. Vielleicht nicht so exklusiv im Anspruch wie Baden-Baden, auch nicht so überladen im Interieur, aber dafür offener in der Atmosphäre. Unsere gute hanseatische Offenheit gegen alle Welt. Sie werden etwas von dem Klima spüren, um das wir sonst im Verkehr mit den Ländern der dritten Welt, Ihrer Welt, lieber Doktor, noch ringen. Lassen Sie uns auf das Glas erheben. Danke, gerne. Wir stellen selbstverständlich ein anständiges Spielgeld zur Verfügung, sagen wir 5.000. Ich bin gespannt, wie Sie damit umgehen werden. Vorsicht, Vorsicht! Diese kleine, faszinierende Kugel kann äußerst tückisch sein. Ich kenne die Kugel. Ach, da renne ich auf eine Tür ein. Erzählen Sie, Doktor, wo haben Sie sie kennengelernt? In Baden-Baden. In Baden-Baden? Wie kommen Sie nach Baden-Baden? Wenn man in Deutschland einen Regierungsauftrag zu vergeben hat, ist man sehr oft am Wochenende in Spielcasinos. Sie bringen mich in Verlegenheit. Ich hielt das, weiß Gott, für meine Idee. Ist es sehr indiskret, wenn ich Sie frage? Essen Gast Sie in Baden-Baden waren? Darüber kann ich nicht sprechen. Lassen Sie mich raten. Lacroche? Wenn Sie nicht darüber sprechen mögen. Trinken wir darauf, dass Travemünde erfolgreicher für Sie wird als Baden-Baden. Dabei weiß ich gar nicht, wie erfolgreich Baden-Baden für Sie war. Zum Wohl. Doktor, man soll an einem solch wunderschönen Abend an alles denken, nur nicht ans Geschäft. Das war immer meine Devise. Aber wir haben da ein Problem, das keinen Aufschub verträgt. Dr. Kettler möchte es Ihnen gerne vortragen, in aller Kürze natürlich. Sind Sie so nett und hören ihm einen Augenblick zu? Bitte, gern. So knapp wie möglich, Kettler. Wir müssen auf eine baldige Entscheidung Ihrer Regierung drängen. Der Grund ist produktionstechnischer Natur. Wenn einerseits mit der Lieferung der Medikamente schon Anfang nächsten Jahres begonnen werden soll, wenn andererseits wir mindestens ein halbes Jahr brauchen, um unsere Produktion auf einen solchen Großauftrag umzustellen, dann werden Sie sicherlich einsehen, dass Sie... Guten Abend! Elisabeth! Vorstellen möchtest du uns nicht? Verzeihung, meine Frau, Dr. Serharty. Guten Abend. Dr. Kettler. Guten Abend. Dr. Jürgens. Guten Abend. Dr. Jürgens, freut mich sehr. Auch Pharmaka? Was willst du hier? Musst du wieder einen neuen Liebhaber vorführen? Ich bin eingeladen, mein Lieber. Nicht als deine Gattin, sondern als Anteilseignerin. Also bitte. Kein Gefühl für Scham. Das hast du nie gehabt. Elisabeth, was hast du mit dem Privatdetektiv vor? Womit? Wen meinst du? Du verstehst mich ausgezeichnet. Der süße Nägel, den ihr da gerade einwickelt, schaut schon ganz interessiert. Los, leg ihm einen hübschen cholerischen Anfall hin. Du bist widerlich. Lauter, mein Lieber, lauter, damit ich alle hören kann. Du weichst mir nicht aus, Elisabeth. Sei lieb, geh wieder zu deinem Nägel. Elisabeth, bitte, nur 5 Minuten. Lass uns in den Garten gehen. Eduard, lieber, wer setzt dir solche Flöhe ins Ohr? Lass das. Der Detektiv heißt Giselher Schmidt. Gestern erst warst du 2 Stunden bei ihm, nämlich zwischen 14 und 16 Uhr und heute Morgen schon wieder, von 10.15 Uhr bis 10.45 Uhr. Sieh mal an, Du lässt mich beschatten? Versuch doch nicht schon wieder auszuweichen. Mein Eduard lässt mich beschatten. Fürsorglich, bis dass der Tod uns scheidet. Eduard, du bist rührend. Was hast du mit ihm vor? Vielleicht liebe ich dich auf ganz ähnliche Weise, liebster Eduard, und lass dich ebenfalls beschatten. Lass doch die Albernheit. Wegen Max. Das ist ganz und gar meine Angelegenheit. Elisabeth, ich muss mit Max sprechen. Noch bevor die Polizei oder sonst jemand mit ihm spricht. Bitte. Was willst du von ihm? Was ich von ihm will? Ja, ich muss doch Klarheit haben, ob er etwas mit Webers Tod zu tun hat. Er soll seinen Freund umgebracht haben? Unser Max soll sowas getan haben? Nein, wahrscheinlich nicht, nein. Er hat ja auch ein Alibi. Aber warum versteckt er sich sonst? Weil er Angst hat. Ja, gut. Auch möglich. Aber ja, dann muss ich doch etwas für ihn tun. Vielleicht braucht er Geld oder Kontakte. Was hat der Detektiv herausgefunden? Nichts. Er muss doch etwas herausgefunden haben. Dann müsste er es mir verheimlicht haben. Aber du weißt etwas. Du bezahlst ihn ja. Was hat er dir heute Morgen gesagt? Er muss dir etwas gesagt haben. Fass mich nicht an. Ich habe keine Ahnung, wie weit Schmidt mit seinen Nachforschungen ist. Aber selbst wenn ich's wüsste. Ja, bitte. Guten Tag. Guten Tag. Von Uhlenstein. Guten Tag, Herr von Uhlenstein. Na, bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Ich nehme an, mein Name ist Ihnen geläufig. Ja, ich weiß nicht. Im Augenblick wüsste ich nicht so recht, wo ich Sie hintun Sie soll. Sie brauchen mir nichts vorzumachen, lieber Herr Schmidt. Ich weiß Bescheid. Da ich im Übrigen etwas in Eile bin, will ich alle Höflichkeit überspringen und gleich zur Sache kommen. Sie sind im Auftrag meiner Frau auf der Suche nach meinem Sohn. Ich selbst bin auch auf der Suche nach meinem Sohn. Und ich will dazu sagen, dass ich in großer Sorge bin. Was also liegt näher, als unsere Interessen zu verbinden? Ja, aber... Momentchen noch. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie mir jede Neuigkeit, auch die allerunbedeutendste, unverzüglich mitteilen, bevor meine Frau davon erfährt. Ich dachte an 5.000 Mark. 5.000? Ja, aber ich kann nicht für zwei Seiten gleichzeitig ich arbeiten. Ich bitte Sie. Es handelt sich um meine Frau. Wenn das natürlich in beiderseitigem Einvernehmen geschieht... Das lassen wir mal. Meine Frau erfährt nichts davon. Schon irgendwelche Neuigkeiten? Nein. Und denken Sie nicht, Sie könnten mein Angebot unterlaufen. Ich glaube, ich könnte Ihnen einen Haufen Schwierigkeiten machen. Ja, bitte. Guten Tag. Schönen guten Tag. Torbeck, Gustav Torbeck. Guten Tag, Herr Torbeck. Setzen Sie sich doch. Danke. Schön haben Sie es hier. Ein bisschen sehr antik alles, aber gemütlich. Ja, was kann ich für Sie tun, Herr Torbeck? Tja, sagen wir so, ich habe einen Auftrag für Sie. Einen Suchauftrag. Das übernehmen Sie doch. Ja. Wen wollen Sie denn suchen lassen? Ein Freund von mir ist verschwunden. Max von Uhlenstein. Aha. Seit wann vermissen Sie ihn? Ich sagte Max von Uhlenstein. Danke, das habe ich. Seit wann? Seit 4 Tagen. Aha. Bitte einige Angaben zur Person. Wie alt ist er? Nun lassen Sie es aber gut sein, Schmidt. Sie kennen den Jungen besser als ich. Was wollen Sie von mir? Ich suche Max von Uhlenstein. Und da Sie ihn auch suchen, tun wir uns einfach zusammen. 10.000. 10.000? Das ist viel Geld. Aber ich kann es wirklich nicht annehmen, weil das den Auftrag eines anderen Klienten berühren würde. Ihre Berufsehre. Oh, ich bin ein großer Anhänger der Berufsehre. Doch. Ich verlange ja bloß, dass Sie all das, was Sie Frau von Uhlenstein über Ihren Sohn erzählen wollen, ein halbes Stündchen vorher unter dieser Nummer hier auf ein Tonband diktieren. Völlig unkompliziert. Sie rufen an, das Band läuft. Als Privatdetektiv kann man nicht für zwei Seiten gleichzeitig arbeiten. Das sagen Sie? Da muss ich Ihnen aber unbedingt eine kleine Geschichte erzählen. Sie spielt im Jahre 1969. Sie erinnern sich an 1969. Ein wildes, unruhiges Jahr. Vor allem für den Werkschutzmann Gieselherr Schmidt. Oder sagt man Werkschutzhauptmann. Immerhin hat er eine Truppe von 18 Werkschutzleuten geleitet. Braver Mann, dieser Schmidt. Zuverlässig und hart im Zupacken. Keine Aussichten für Unruhestifter und Saboteure. Und davon soll es ja damals viele gegeben haben. Erinnern Sie sich? und ob Sie sich erinnern. Eines Tages geschah nämlich das Unfassbare. Ein wilder Streik brach aus. Ohne dass in der Betriebsleitung irgendjemand darauf vorbereitet war. Giselherr Schmidt hatte versagt. Er hatte geschlafen. Aber hatte er womöglich absichtlich geschlafen? Niemand konnte etwas beweisen. Schmidt wurde entlassen mit einer großzügigen Abfindung, denn niemand wollte einen Skandal. Er zog nach Hamburg, besorgte sich eine Lizenz als Privatdetektiv, mietete ein kleines Büro und darin sitzt er heute noch. So endet die Geschichte im schönsten Frieden. Aber wie hätte sie geendet, wenn damals sein Verhältnis zu Anna Wahlbrück rausgekommen wäre? Erinnern Sie sich noch an Anna? Eine fabelhafte Frau. Nicht furchtbar hübsch, aber energisch. Voll innerer Kraft und nicht dumm. Deshalb war sie ja dann auch eine der Wortführerinnen des wilden Streiks von 69. Sie wollen mich erpressen? Aber nein. Mir schwebt eher eine Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis vor. Außerdem könnte ich dann auf Lisa Schönecke verzichten. Sie kennen sie ja sicher, die Freundin von Max. Ein schönes Mädchen. Und so geradeaus. Aber leider eben auch sehr zugeknöpft. Ich finde es ja widerlich, so ein nettes Mädel aufzuknöpfen. Also, wenn es nicht unbedingt sein muss. Die ist nicht da. Aber ich bin mit ihr verabredet. Tja, Pechsache. Nur ist sie ohne sie verreist. Ist verreist wann? Das weiß ich nicht. Heute Morgen lag bloß ein Zettel in meinem Kasten. Bin einige Tage unterwegs. Und dennoch ihren Wohnschlüssel. Das macht die Schönecker öfter so. Wissen Sie, wohin sie gefahren ist? Ach, so intim sind wir nicht, die Schönecker und ich. Geht mich auch gar nichts an. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn Sie mich einen Blick in die Wohnung werfen ließen? Was? Dann wird aber der Hund in der Pfanne verrückt. Kommt der auch damit an? Was denkt ihr euch denn eigentlich? Nee, kommt nicht in die Tüte. Es dauert ja bestimmt nur eine Minute. Nee, gibt's nicht. Was ist überhaupt los heute? Kaum ist die Lüte mal aus dem Haus, da rennt ihr Mannslüt in die Bude ein. Mannslüt? Das fragen sie auch noch? Sie sind schon der Dritte, der jetzt Sturm klingelt. Was? Und wenn man euch denn ganz freundlich Bescheid gibt, dann wollt ihr gleich in die Wohnung rein. Der eine wollte mir sogar Geld geben. Wo gibt's denn sowas? Erzählen Sie mir nur nicht, dass Sie mit dem Mädchen immer noch nicht weiter sind. Klein Schönecker ist nicht mehr in Hamburg. Ach, ja und? Was bedeutet das? Ich bin wohl etwas zu spät gekommen. So. Herr Schmidt, ich beginne an Ihrer fachlichen Qualifikation zu zweifeln, das muss ich schon sagen. Fräulein Schönecke ist die Einzige, die mit meinem Jungen regelmäßig in Kontakt hält. Was tun Sie eigentlich die ganze Zeit? Ich habe ermittelt, dass Ihr Sohn vorgestern einen Direktflug von Rom nach München genommen hat. Die Maschine um 19:44 Uhr. Und da stehen Sie hier herum? Auf was warten Sie denn, um Himmels Willen? Ich bin aufgehalten worden. Sie sind aufgehalten worden. Also jetzt reißt mir aber langsam die Geduld. Von wem sind Sie denn aufgehalten worden? Von mir nicht, Herr Schmidt. Von mir sind Sie nicht aufgehalten worden. Es tut mir leid, Frau. Ich muss Ihren Auftrag zurückgeben. Bitte? Ich glaube, wir müssen im Augenblick davon ausgehen, dass es für Ihren Sohn gefährlich wäre, wenn ich mich Ihrem Auftrag gemäß in seiner Nähe aufhielte. Nochmal? Im Interesse Ihres Sohnes. Ach, um Max geht es Ihnen bei Ihrer Schlamperei, natürlich. Ihnen ist wirklich keine Ausrede zu billig. Aber eins sage ich Ihnen. So nicht. So ganz bestimmt nicht. Ich verfüge über genügend Einfluss, um Ihre berufliche Zukunft so nachhaltig zu beeinflussen, dass Sie noch eine Weile an mich denken werden. So oder so. Es ist so, dass ich... Wahrscheinlich werde ich sogar observiert. Wegen Max? Ja. Unsinn. Ich werde unter Druck gesetzt. Was heißt das? Es war jemand bei mir, der... Kommen Sie, es ist ja sinnlos, hier in der Sonne herumzustehen. Das muss ich schon etwas genauer hören. Um meinen Eduard machen Sie sich mal keine Sorgen. Sagen Sie ihm, was er wissen will. Natürlich mit etwas Verspätung und nach vorheriger Absprache mit mir. Kassieren Sie ruhig sein Geld. Geschieht ihm ganz recht. Frau von Hohlenstein, ich... Ja, bleibt noch dieser Thorbeck. Es wird das Beste sein, wenn Sie zum Schein auf sein Angebot eingehen. Versuchen Sie, ihn hinzuhalten. Erzählen Sie ihm irgendwas. Das kann Ihnen ja nicht so schwer fallen. Ich glaube, das Wichtigste im Augenblick ist, dass wir Zeit gewinnen. Und fahren Sie sofort nach München und kümmern Sie sich um Max. Aber ich... Auch meiner Frau habe ich versprochen... Sie haben ja recht. Die Dinge haben sich doch anders entwickelt, als ich ahnen konnte und als mir nebenbei gesagt lieb ist. Das will ich gern zugeben. Und es wird selbstverständlich honoriert. Ich denke, mit einer Erhöhung Ihrer Pauschale um 10.000 Mark, da müsste das doch aber abgedeckt sein. Ich lasse mich nicht breitschlagen. Ich doch nicht. Das habe ich nicht gesagt. Ich weiß genau, was du gesagt hast. Dass du dich für diesen Thymian Heini nicht in die Nesseln setzt, das hast du gesagt. Und jetzt tust du es doch. Was sind das, alle sauberen Socken? In der oberen Schublade. Ich habe einen Vertrag. Wenn du ihr das Geld zurückgibst, sie kann dich doch nicht zwingen. Die kann. Glaub, die kann, das siehst du doch. Ein Anruf an der richtigen Stelle und ich bin die Lizenz los. Wenn ich die Lizenz behalte, dann bin ich eben meinen Ruf los. Ist doch genauso wichtig. Also Katrin, bitte. In 2 Stunden geht der Zug und vorher muss ich noch einen von der Kripo treffen. Fährst du nach München? Von seiner Mutter habe ich eine Adresse. Hat er vor Jahren mal gewohnt. Vielleicht habe ich Glück. Und wenn nicht? Irgendwo muss ich anfangen. Gisela, bleib hier. Sie hat nochmal 10.000 draufgelegt. Siehst du, das hätte sie niemals getan, wenn sie dich zwingen könnte. Es ist mir egal. Es ist mir scheißegal. Ich kann nicht einfach 30.000 Mark in den Ofen schieben. Das ist eine Bombe, was? Doch, doch. Da hat der Kommissar echt mal Nase bewiesen. Aber was er dann gleich wieder für Schlüsse zieht, Mann, oh Mann. Moment. Also Robert Weber hat pünktlich jeden 15. Jeden 17. Also. Also jeden 17. hat Robert Weber 5.000 Mark auf sein Konto eingezahlt bekommen. Und schon raus von wem? Mal hieß er Kurt Müller, mal Herbert Lange, mal Paul Schmidt, mal Heinz Meyer und so weiter. Nicht so in der Art. Das sind ja alles nur Namen. Gibt's hunderte von in Hamburg. Und die Namen sind gefälscht? Ja, was denn sonst? Die Handschrift auf den Einzahlungsformularen ist immer dieselbe und der Name ist immer ein anderer. Ja, das liegt daran, dass es der Bank bei einer Bareinzahlung natürlich wurscht ist, was für ein Friedrich Wilhelm sie da drunter setzen. Von den Bankangestellten erinnert sich keiner? Doch wie denn? Der Kerl hat bei jeder Einzahlung die Filiale gewechselt. Hm. Viel ist das ja nicht, was sie da zum Verkauf anbieten. Was ist das nicht? Na, nur hört's aber auf. Erstens, wir wissen jetzt, dass Weber kein sauberer Kunde war. Wer laufend Einzahlungen mit gefälschten Unterschriften kriegt, bei dem muss doch was faul sein. Logisch? Ja. Zweitens, wofür kann er das Geld gekriegt haben? Die Tagesablaufrekonstruktionen haben ergeben, aktiv war an Einbrüchen oder Überfällen oder sowas nicht beteiligt. Bleibt nur Erpressung. Logisch? Ja. Drittens, am Abend des 16. Juni ist er aus dem Zug gesegelt. Am 18. Juni, der 17. war ja sowieso ein Feiertag, am 18. gibt es zum ersten Mal seit über 2 Jahren keine Einzahlung mehr. Ja, da kann doch bloß der Typ zugeschlagen haben, den er vorher erpresst hat. Logisch? Hm. Viertens. Nun stellen Sie sich mal vor, Sie wollen jemanden 5.000 Mark im Monat abnehmen. Ja, der muss ja so viel Geld erstmal haben, nicht wahr? Kennen Sie viele von der Sorte? Ich nicht, aber einen kenne ich. Na? Warten Sie mal. Sein Freund natürlich. Der Erbe. Ja. Der Max von Uhlenstein, der jetzt vor lauter Schmerz und Trauer spurlos untergetaucht ist. Den hat Weber erpresst. Der hat Weber dann nach Südfrankreich gelockt. Kleiner Urlaub, schöne Frauen, Halligalli. Und dann hat er ihn aus dem Zug geschmissen. So war das. Logisch? Hm. Ja. Aber Kommissar Döblin, der meldet sich natürlich eher selber als Mörder, als dass er da mal ordentlich nachhakt. Stattdessen überprüfen wir jetzt die Konten aller Firmenangestellten. Auch der Arbeiter. Haben Sie mal versucht, einem Arbeiter monatlich 5.000 Mark abzunehmen? Mann, oh Mann. Ideen sind das. Hauptbahnhof, ich hab's eilig. Wann geht der Zug? Hinter uns ist ein roter Ford. 50 extra, wenn der am Hauptbahnhof nicht mehr hinter uns ist. Geht klar. Aber halt dich ordentlich fest und kotz mir nicht auf die Sitze. Fahrkarte bitte. Bitte. Danke. Ankunft München 16:42. Danke. Automatische Anrufbeantworter, Anschluss Hamburg 466362. Sie haben Gelegenheit, eine zweiminütige Nachricht auf Band zu sprechen. Wenn Sie eine Pause von länger als 10 Sekunden machen, schaltet das Band automatisch ab. Bitte sprechen Sie jetzt. Ja. Also, wir hatten vereinbart, also, erstmal, hier ist Gisela Schmidt. Und wir hatten vereinbart, dass ich Sie über den Stand meiner Ermittlungen informiere. Ja, also es kann gut sein, dass Max von Ullenstein in Rom war und dass er von da aus nach Frankfurt geflogen ist. Ich bin im Augenblick in Frankfurt und will halt mal sehen, was sich machen lässt. Ja, mehr kann ich im Grunde noch nicht sagen. Wenn ich was Neues weiß, dann rufe ich wieder an. Auf Wiederhören. Nein, Himmel nochmal. Woher soll ich ihn denn kennen? Ich kenne keinen Thorbeck. Was ist das überhaupt für ein Gedanke? Ich soll deinen Privatdetektiv unter Druck setzen lassen? Also, weißt du, alles, was recht ist. Dann weißt du natürlich auch nichts von deinem Versuch, Schmidt mit billigen 5.000 zu bestechen. Was? Tu nicht so albern, Eduard. Aber, Elisabeth, das war ja etwas völlig anderes. Ich meine, das musst du doch verstehen, wenn ich Max nicht bald finde. Schau. Sehr hart, die macht zur Bedingung. Entschuldige, der Bimbo. Ja, der Bimbo, wie du ihn in deiner unnachahmlich taktvollen Art und Weise nennst, hat erfahren, dass Max verschwunden ist und scheinbar auch, dass das mit Webers Tod zusammenhängt. Weiß ich, woher das hat, oder im Gegenteil, ich weiß ganz genau, wer dahinter steckt. Jedenfalls will Zerharti die Verträge erst unterschreiben, wenn Max wieder hier ist und damit jede Möglichkeit eines Firmenskandals ausgeräumt ist. Und was das bedeutet, muss ich dir wohl nicht groß erklären. Das ist dumm. Ja, das ist dumm. Da hat also die Liebe Konkurrenz? Natürlich hat sie. Weißt du, wer? Kann man nur raten. 5 Firmen in der Bundesrepublik hätten die Kapazitäten für einen solchen Abschluss und alle 5 Firmen stehen mit Zerharti in Kontakt. Aber Eduard, lieber, da investiert man doch nicht 5.000 Mark bei einem Privatdetektiv, den ich sowieso schon finanziere. Da investiert man doch direkt. Das weiß ich ja, ich hab ja. Dann machst du ihm ein neues Angebot. Und beruhige ihn ein bisschen. Sag ihm, dass Max ganz in der Nähe ist. Dass er aber noch unter einem Schock steht. Dass er sich nur noch ein bisschen erholen soll, bevor er zurückkommt. Aber ich kann ihm doch nicht aus dem hohlen Bauch heraus... Max ist wirklich in der Nähe. Relativ in der Nähe. In München. In München? Ja. Vorgestern Abend ist er da gelandet. In München? Aber behalte das bitte für dich. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass der Junge mit all diesen merkwürdigen Dingen zu tun bekommt, bevor nicht klar ist, was sie eigentlich zu bedeuten haben. Sag mal, wäre es nicht plausibel, wenn dieser Thorbeck für eine deiner Konkurrenzfirmen arbeiten würde? Danke gerne. Es ist sehr großzügig. Aber das Wichtigste ist, kein Skandal. Niemand in unserem Land liebt Skandal. Lieber Dr. Zerharti, ich vermag nicht zu begreifen, warum Sie von meinem Sohn partout einen Skandal erwarten. Ihr Sohn ist ein Unsicherheitsfaktor. Ein europäischer Industriellensohn, der, wie sagt man bei Ihnen, der ausflippt. Er ist immer ein Unsicherheitsfaktor. Um Himmels Willen, Doktor. Aber wo denken Sie hin? Max ist in München. In München. Gut, das ist nicht weit. Bringen Sie ihn her. Er leidet unter einem Schock. Er soll sich erst in aller Ruhe erholen. So lange muss der Vertrag ruhen. Aber lieber Doktor... Meine Regierung verträgt keine Skandale. Wir haben Skandale genug, wir brauchen die Skandale der Europäer nicht. Darf ich dir einen Tee anbieten? Wenn ich vielleicht lieber einen Kaffee... Ich kann nachsehen, ob wir noch etwas Gerstenkaffee haben. Vor einem Monat hat ein Schauspieler bei uns gewohnt. Vielleicht hat er etwas von seinem dagelassen. Ach, dann nehme ich lieber einen Tee. Suchst du auch einen Meister? Ob ich einen Meister suche? Das hier ist mein Meister. Sri Maharishi Ramesh. Er lebt in Indien. Jeden Tag trete ich mit ihm in meditative Kommunikation. Durch ihn habe ich das Licht gesehen und den Nektar auf meiner Zunge gespürt. Es ist sehr schwer, ihn zu finden, weil er sich im Dschungel versteckt. Aber ich werde ihn suchen. Nächstes Jahr fahre ich zu ihm. Ja. Ich suche nämlich auch jemanden. Er hat früher in dieser Wohnung gewohnt. Wann war das? Vor 5 Jahren. Es kann aber sein, dass er in den letzten Tagen noch mal hier war. So sieht er aus. Vor 5 Jahren war ich noch draußen. Vielleicht war er gestern oder vorgestern hier bei uns. Es kommen so viele. Ich achte nicht auf die Gesichter. Aber wenn du wartest, irgendwann kommt Marion zurück. Ihr gehört die Wohnung. Sie ist Architektin. Aber sie baut nur Brücken. Sehr schöne, weiche Brücken. Draußen hängen die Fotos. Auf dem Flur. Wann kommt sie? Irgendwann soll ich dir so lange eine Geschichte erzählen. Ich nehme noch einen Tee. War überhaupt nicht eingeplant gewesen, dass ich mal hier lande. Aber wie sagt der Lateiner? Chaché la femme. Auf dem Schützenfest sind wir uns dann näher gekommen. Naja, wie das so ist. Ne? Ordentliche Pension, kleiner Laden dabei, 14 Morgen Land. Und ein schönes Stück Wald, ja. Ja, was soll man dazu sagen? Bin ich geblieben, ne? Aber ich quassele und quassele. Wie komme ich denn eigentlich darauf? Sie wollten mir etwas über die Wohngemeinschaft erzählen. Ah, jawohl, ganz genau. Die Landkommune, wie die Leute hier sagen. Also, das sind vielleicht ein paar schräge Vögel. Also, Dinger sind da schon passiert, mit Razzia und allem drum und dran. Ja, nun nicht, dass die unfreundlich wären, Niveau, im Gegenteil. Aber was da manchmal los sein muss... Ja, also im Augenblick sind ja bloß die beiden Mädchen da, nicht? Die anderen tingeln gerade mal wieder durch Deutschland. Auf Tournee nennen sie das. Ja, schöne Tournee. Und dann ist im Augenblick Besuch da, ein Mädchen und ein junger Mann. Ah ja? Ja, das Mädchen holt sich jeden Morgen die Post bei mir ab. Ja, ich habe hier nämlich auch noch die Poststelle, müssen Sie wissen. Heißt sie Schönecker? Schönecker, ja, natürlich. Lisa Schönecker heißt sie. Da wollen Sie hin. Also, ja, dann sage ich Ihnen mal gleich, wie Sie da hinkommen. Passen Sie mal auf. Den Weg hier runter, bis Sie rechts die Kapelle liegen sehen. Danke, danke. Erst möchte ich mich mal frisch machen. Geht das? Jimi Hendrix war im Grunde irgendwie war der heißer als Jimmy Morrison. Ne? Hast du Angst, dass dir hier einer an die Kohle geht? Wieso? Ja, weil du sie hier im Brustbeutel. Hast. Da habe ich Thymian drin. Brustbeutel. Klar, hast du Thymian drin. Brustbeutel. Telefon. Telefon. Deine Freundin ist ganz schön fleißig. Hm. Was tippen die den ganzen Tag? Lisa muss eine Übersetzung fertig machen bis Freitag. Eigentlich hätte sie gar nicht hierher kommen dürfen. Übersetzerin ist sie? Ja. Verdient sie ganz schön Kohle, wa? Geht so. Und du? Arbeitest du nix? Wenn's nach meinem Vater geht, schon. Geht aber nicht nach deinem Vater, wa? Von was lebst denn du? Meine Mutter schickt mir Geld. So eine Mutter fehlt mir. Was war? Hält's im Kopf nicht aus. 1 Kilo roten Libanon. Futsch. Hätten wir echt 2 Monate von leben können. Was ist los? Roland. Der ist und bleibt ein Plattkopf. Wie kann man so einen Stoff im Gitarrenkasten liegen lassen? Ich verstehe das nicht. Jetzt sitzen die da in Mannheim fest. Die Bullen haben die Garderoben durchsucht. Jetzt sitzen die in Mannheim fest, alles beschlagnahmt. Scheiße. Ist die ganze Gruppe verhaftet worden? Na, Prostmahlzeit. Dann kriegen wir ja wieder Besuch. Ja, meinte das die Polizei? Unser Freund, Kommissar Strohberger. Und du sollst mich nicht aufregen. Das ist Gift für die Leber. Ich meine wirklich, dass die Polizei hierher kommt? Wann? Wieso? Ihr habt doch jetzt gerade gesagt, Mensch, dass du hast einen Bullenwahn, Mann. Ich frage doch nur... Du hörst einen vielleicht ab mit deiner Löcherei. Ja, cool, Ed. Dann merkst du das denn nicht? Merkst du das denn nicht, was der für Vibrations hier reinbringt? Ich wollte wirklich Fuck nur... Fuck ab! Pia, hör jetzt auf. Ist vielleicht ein kaputter Typ. Nervt hier rum. Lass mir von dem noch nicht mal Feeling kaputt machen, Mann. Sie hat gerade einen Entzug hinter sich. Deswegen ist sie ein bisschen aggressiv. Vielleicht ist es richtiger, wenn wir wieder fahren. Ach, muss nicht so ernst nehmen. Pia kriegt öfter mal einen Rabbel und flippt. Nelly, sag mal, meinst du, dass wir mit der Polizei rechnen müssen? Kann sein, kann auch nicht sein. Steck mal nicht drin. Du, ich muss das aber wirklich wissen. Hör mal, ist was? Wieso? Weißt du, die Hepatitis hat mich unheimlich sensibilisiert. Wir wollen keinen Ärger, weißt du? Brauchen wir nämlich selbst reichlich. Siehst du ja. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, das ist nichts. Es ist nur so, es soll halt keiner wissen, dass wir hier sind. Ganz besonders die Polizei nicht, ne? Die Polizei auch nicht. Aber die Mutter, die darf, wa? Na gut, okay. Von solchen Jungs kenne ich eine ganze Menge. Die Szene ist ja voll davon. Aber ich habe immer Pech gehabt mit denen. Hat nie richtig hingehauen. Weiß auch nicht. Schmidt? Auch Schmidt. Bist du noch da? Es hat jemand für dich angerufen. Wer? Ich hab's mir aufgeschrieben. Moment. Hier... Kurzer, willst du die Nummer? Na, die Nummer habe ich, du, danke. Da drin. Du. Könntest du dir ein paar Tage frei nehmen? Wozu denn? Ich brauche dich hier. Ich glaube, du spinnst. Katrin. Es tut mir leid, dass ich heute Morgen... Es hat wenig Sinn, jetzt noch darüber zu diskutieren. Katrin? Ja, was ist? Ich weiß inzwischen, wo Max ist. Seine Freundin, die dieser schöne Kathi, ist auch bei ihm. Ja, und? Allein schaffe ich das nicht. Ich weiß nicht, wie ich an die beiden rankommen soll. Wenn ich ganz direkt auf sie zugehe. Katrin, bitte. Wenn du mit ihr redest. Ich bin noch nicht verrückt. Du, die Zeit ist wahnsinnig knapp. Ich habe so den Torbeck angerufen und ihm gesagt, dass die Spur nach Frankfurt führt, aber lange sieht das bestimmt nicht. Hier sind sie völlig schutzlos. Hier gibt es keine Menschen, keine Polizei, gar nichts. Erst lässt du mich hier sitzen, dass ich bald eingehe vor Angst. Und jetzt brauchst du bloß zu pfeifen, was? Wenn du morgen früh gleich in der Firma anrufst und dich krank meldest, dann kannst du mittags hier sein. Katrin. Wie lange soll das denn gehen? Dass eine Tigerin ihre Jungen im Freigehege zur Welt brachte. Ein ganz ungewöhnliches Ereignis. Das Publikum hatte so eine ganz seltene Gelegenheit. Einmal will man sich in Ruhe was angucken. Lass mal nicht, geh schon. Nein, du bleibst sitzen, du gehst nicht ran. Soll doch klingeln, bis er schwarz wird. Alfred, sei nicht kindisch. Ist doch wahr. Fühlen sich die kleinen Tiger im Freigehege sichtlich pudelwohl. Kurze? Schmidt. Sind Sie es, Herr Kurze? Hier spricht Frau Kurze. Oh, Entschuldigung. Das ist so laut bei Ihnen. Kann ich Ihren Mann haben? Ich kann ihn jetzt nicht stören. Am besten, Sie rufen ihn eine Stunde noch mal an. Tja, aber er will mich sprechen. Jetzt ganz bestimmt nicht. Das können Sie mir glauben. Wissen Sie, wenn Alfred mal vor seinen Tieren sitzt... Sagen Sie ihm, hier ist Schmidt. Dann weiß er schon Bescheid. Herr Schmidt, versuchen Sie es später noch mal. Sagen Sie ihm einfach, Schmidt in der Sache von Uhlenstein. Bitte, sagen Sie es ihm, ja? Na schön, aber wenn er böse wird, ich hab's Ihnen gesagt. Das ist sehr nett von Ihnen, danke schön. Ja. Da ist ein Herr Schmidt aus dem Präsidium. Kenne ich nicht. Will ich auch gar nicht kennenlernen. Ich soll nur Schmidt in der Sache von Uhlenstein sagen. Schmidt? Schmidt, ja. In Köln war man du wolltest ihn sprechen. Moment. Seit 1954 wurden hier 68 Tigerjunge gezogen, die als begehrte Kauf- und Handelsobjekte... Hallo? Ja, hier Schmidt. Ja, sind Sie wahnsinnig? Warum erzählen Sie meiner Frau nicht gleich, welche Informationen Sie noch in den letzten Jahren von mir bekommen haben? Wissen Sie, was das bedeutet? Spätestens morgen Nachmittag ist das rum, in ganz Steilshoop. Ihre Frau wollte Sie nicht ans Telefon lassen. Also so nicht, Herr Schmidt. Das kann mich ja... Hunderter? Na schön, Hunderter. Was gibt's denn so Wichtiges? Wieso? Ach so, ja, also Kommissar Döblin, der hat wieder eine ganz neue falsche Spur beim Wickel. Ja, ja, er glaubt, er hat jetzt denjenigen, den Weber erpresst hat. Dr. Kettler. Wer ist das denn? Der ist Chefchemiker in der Firma Uhlenstein. Ja, er leitet das Labor, in dem Weber gearbeitet hat. Also, wenn einer jeden 15. von seinem Konto 5.000 Mark abhebt, dann ist das doch noch lange kein Beweis dafür, dass er sie am 17. auf Webers Konto wieder eingezahlt hat, nicht wahr? Ja, aber nur für unseren Döblin ist das ein Beweis. Stimmt die Unterschrift? Ach, woher? Keine Ähnlichkeit. Kettler sagt, die 5.000 wären das Haushaltsgeld für seine Frau. Würde er schon seit Jahren am 15. abheben. Und seine Frau bestätigt das auch. Na ja, klar. Bisschen hab ich, nicht? 5.000 Mark Haushaltsgeld, aber noch wer's hat? Und was nun? Ja, was nun? Bringen Sie Döblin mal ab von seinen fixen Ideen. Ein Konflikt-Panzerflug 864 aus Hamburg. Der Luftpanzerflug 6. Wo hast du denn den Wagen her? Mietwagen. Ist es noch weit? 60 Kilometer. Richtung Chiemsee. Ein kleines Dorf heißt Rotting. Ich habe meiner Pension ein Zimmer gemietet. Gehört einem Berliner. Post- und Krämerladen macht er auch. Die Kommune ist im Dorf. Nee, außerhalb. Vielleicht 8 Kilometer Feldweg noch. Ich habe mir von Karl ein Fernglas geliehen und mir es mal angesehen. Da muss man ziemlich weit außen rum durch den Wald, ist ganz schön mühsam. Das Haus ist eine umgebaute alte Meierei. Nebendran ist eine halbverfallene Mühle. Schön. Von außen nicht schlecht. Ich habe sie beide gesehen. Scheinen sich ziemlich sicher zu fühlen. Bist du noch sauer? Gib mir auch eine Zigarette, bitte. Was denkst du? Ich überlege mir, was ich an ihrer Stelle tun würde. Und? Was würdest du tun? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste er doch froh sein, wenn du ihm hilfst. Was weiß ich, was da wirklich passiert ist? Da hast du dir was aufgehalst. Ich brauche das Geld nicht. Katrin, bitte. Das bringt doch jetzt nichts mehr. Es geht dir gar nicht um die 30.000 Mark. Du willst dir nur beweisen, was für ein toller Detektiv du bist. Das ist es. Du musst doch auch Erwartungen gehabt haben, als du mich geheiratet hast. Ja. Dass du mich liebst. Dass du zärtlich zu mir bist. Ich wollte mich bei dir geborgen fühlen. Fühlst du dich nicht geborgen? Seit du den Auftrag hast, denkst du, es imponiert mir, wenn dich solche Leute engagieren? Automatischer Anrufbeantworter, Anschluss Hamburg 466362. Sie haben Gelegenheit, eine zweiminütige Nachricht auf Band zu sprechen. Wenn Sie eine Pause von länger als 10 Sekunden machen, schaltet das Band automatisch ab. Bitte sprechen Sie jetzt. Hier spricht Gisela Schmidt. Tag, Herr Torbeck. Ich dachte, ich rufe mal an, obwohl ich eigentlich keine großartigen Neuigkeiten habe. Also ich bin inzwischen im Frankfurter Westend auf ein paar sehr gute Bekannte von Max von Uhlenstein gestoßen. Also ich würde schon denken, dass er mit den Leuten auf jeden Fall Kontakt aufgenommen hat, falls er überhaupt in Frankfurt ist. Die behaupten natürlich, sie hätten seit 2 Jahren nichts mehr von ihm gehört. Aber was sollen sie sonst sagen? Ich habe einen Kollegen beauftragt, das Haus zu kontrollieren. Ich selbst bin auf der Suche nach weiteren Kontaktadressen. Hoffentlich kommt was bei raus. Wenn ich was habe, melde ich mich wieder. Auf Wiederhören. Und so bin ich ein leidenschaftlicher Impfvater geworden, jawohl, mit 24 Stöcken. Eine ganze Menge. Ja, so ein Drohnenleben, das habe ich oft gedacht, das wäre genau das Richtige für mich. Den ganzen lieben langen Tag schön auf der faulen Haut und einmal im Jahr über die Königin. Ja. Madame holt ihre Post ab. Tag, Fräulein Schönegger. Guten Tag, Freund Schönecker. Ja, dann werde ich mal Ihre Post holen, nicht? Ist nämlich was für Sie dabei. Was wollen Sie? Ich muss mit Ihnen sprechen. Mit mir? Ich bitte Sie darum. Wozu? Was wollen Sie? Können wir uns nicht irgendwo hinsetzen, wo wir in Ruhe miteinander reden können? So, Ihre Post, Fräulein Schönecker. Danke. Tja, dann also, dann werde ich mal wieder nach meinen Impfen sehen. Wollen wir in den Garten? Oder ist es Ihnen lieber hier auf der Bank? Ich bin ein Schaf. Was bin ich bloß für ein blödes Schaf gewesen? Und ich habe ihnen auch ihren ganzen Quatsch noch abgenommen. Ich hätte sie überhaupt nicht durch die Tür lassen sollen. Hätte er sich bloß nicht darauf eingelassen. Und wenn sie 30.000 Mark dazugelegt hätte, er hätte sich nicht darauf einlassen dürfen. Ich nehme ihm das auch übel. Sie haben Angst um ihn? Ja. Schutzaufträge sind immer was Furchtbares. Man sitzt zu Hause und wartet und wartet. Und vorher sagt er dann auch noch, leg dich ruhig schlafen, kann etwas später werden. Da schlafen sie mal. Aber man weiß doch wenigstens, was los ist. Wer vor wem geschützt werden soll. Weiß man doch. Und aus welchem Grund? Aber hier weiß man gar nichts. Nichts ist irgendwie richtig zu packen und trotzdem fühlt man sich ringsum bedroht. Das macht meinen Mann fertig. Mich auch. Und was soll ich dabei? Er denkt, dass sie ihn wenigstens mit ihrem Freund zusammenbringen können. Dass die beiden sich mal aussprechen. Dass vielleicht von daher die Geschichte ein bisschen klarer wird. Sie kennen Giselher. Sie wissen, dass er für Frau von Uhlenstein arbeitet. Weiß ich überhaupt nicht. Dann rufen Sie sie an. Ich kann seine Mutter nicht anrufen. Es genügt ja, wenn Ihr Freund sie anruft. Glaube ich nicht, dass er das macht. Der rotiert, dein Vater, das kann ich dir sagen. So habe ich ihn lange nicht mehr erlebt. Lass ihn doch. Ich lass ihn ja. Natürlich lasse ich ihn. Persönlich ist es mir auch gleichgültig. Aber vielleicht solltest du es doch nicht so einfach abtun, Max. Weißt du, irgendwie hängen wir ja dann doch alle mit dran. An dem Vertrag, meine ich. Ob der zustande kommt oder nicht. Und ich weiß nicht, ob es unter den Umständen nicht klüger wäre, wenn du dich wenigstens für kurze Zeit hier in Hamburg sehen ließest. Er soll mich in Ruhe lassen. Wenn du dich natürlich so dagegen wehrst, niemand zwingt dich. Aber dann würde ich dir auf jeden Bitte, Fall raten... Bitte, Mutti, sei mir nicht böse, wenn ich das jetzt ganz direkt sage, aber es wäre schön, wenn du mich auch für eine Weile in Ruhe lassen würdest. Und wenn du vor allen Dingen deinen Privatdetektiv zurückpfeifen würdest. Was glaubst du, was ich ausgestanden habe? Ich bin ja froh, dass Schmidt dich endlich gefunden hat. Ich dachte schon, ich hätte eine komplette Null engagiert. Aber Mutti, was soll ich denn um Himmels Willen mit einem Privatdetektiv? Der passt doch überhaupt nicht hierher. Du sollst ja auch nicht mit ihm leben, mein Junge. Es reicht völlig, wenn er unauffällig in deiner Nähe ist. Ich bin hierher gekommen, um endlich ein bisschen Distanz zu kriegen zu diesem ganzen Horror. Er wird ja erheblich nützlicher sein als diese Lisa. Bitte, Mutti. Woher weißt du denn das schon wieder? Ich will damit nur sagen, das ist nicht besonders verantwortlich. Ja, gut. Gut, ich weiß ja nun, dass du ihn tatsächlich geschickt hast. Und mehr wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Auf Wiedersehen, Mutti. Sie hat ihn tatsächlich engagiert. Ja, und jetzt? Das ist nicht zu fassen. Ein Detektiv als Leibwächter. Auf so eine Idee kann auch bloß meine Mutter kommen. Sie hat eben auch Angst um dich. Kannst du dir vorstellen, wie ich hier mit einem Leibwächter rumstolziere? Ich nicht. Die flippen doch aus, wenn die das sehen. Du musst es ihnen doch nicht sagen, dass der Detektiv ist. Ein Freund, was? Mach mich nicht schwach. Wie alt ist der Typ überhaupt? Das kann man schwer sagen, so zwischen 40 und 45. Du hättest mal erleben sollen, wie die sich schon wegen uns angestellt haben. Wir sind hier kein Hotel und so. Recht haben sie. Jetzt marschiert hier ein Privatdetektiv an, plus Frau. Ist denn das jetzt im Moment die einzige Sorge, ob der hier reinpasst oder nicht? Für mich schon. Ich habe nämlich keine Lust, wegen so einem Kretin hier wegzumüssen. Du kennst ihn doch gar nicht. Ist überhaupt nicht nötig. Wenn du in Hamburg ein bisschen besser aufgepasst hättest, hätten wir die jetzt nicht hier. Was? Jetzt soll ich auch noch schuld sein? Wir sind dir nachgefahren, ganz einfach. Also ich glaube, ich spinne. Wer hat mich denn bekniet, hierher zu kommen? Und außerdem sind die mir nicht nachgefahren, sondern sie haben deine geschwätzige Architektin gefragt. Bist du eifersüchtig? Mann, oh Mann. Also deine Fähigkeit, dich vor Entscheidungen zu drücken, die möchte ich haben. Was soll ich denn machen? Mit ihm reden, Max. Und wozu? Er hilft dir. Du redest wie meine Mutter. Doch, mach doch, was du willst. Lisa. Hey, Lisa! Schreie nicht so rum, die Kinder schlafen. Warum läufst du denn weg? Max, Man hat einen Freund ermordet. Irgendwelche Leute sind hinter dir her. Du bist geflüchtet. Von Cannes nach Livorno und von dort nach Rom. Und jetzt hast du dich hier verkrochen. Warum denn wohl? Weil du Angst hast. Das ist doch auch ganz normal. Aber deswegen musst du mir gegenüber doch nicht einen starken Macker spielen. Mensch, das ist doch albern. Diese Leute riskieren eine ganze Menge, um dir zu helfen. Und deine einzige Sorge ist, ob die hier die Vibrations durcheinander bringen. Ich habe sie nicht gerufen. Nein, das hast du nicht. Komm, lass mich jetzt bitte los. Ich möchte jetzt schlafen gehen. Der automatische Anrufbeantworter, Anschluss Hamburg 466362. Sie haben Gelegenheit, eine zweiminütige Nachricht auf Band zu sprechen. Wenn Sie eine Pause von länger als 10 Sekunden machen, schaltet das Band automatisch ab. Bitte sprechen Sie jetzt. Hier spricht Giselher Schmidt. Mein lieber Herr Schmidt. Guten Tag, Herr Taubeck. Ich kann Sie nicht hören. Ich spreche nämlich vom Band. Bevor Sie mir nun den Aufenthaltsort Ihres Schützlings nennen, muss ich erst noch ein paar Takte loswerden. Erstens, ich fand es reichlich unpassend, wie Sie meine Leute durch Hamburg gejagt haben, bevor Sie auf Reisen gegangen sind. Bei mir musste der Eindruck entstehen, als hätten Sie etwas vor mir zu verbergen. Zweitens, wenn Sie unseren Max in München suchen, was durchaus vernünftig ist, warum fabulieren Sie dann von Frankfurt und versuchen sogar eine falsche Spur ins Frankfurter Westend zu legen? Also Schmidt, das lassen wir in Zukunft. Erzählen Sie, was Sie wissen und damit basta. Sollten Sie sich vorgenommen haben, mir auf der Nase herumzutanzen, schminken Sie sich's wieder ab. Und nun sprechen Sie. Ja, also, ja, Sie haben recht, ich war in München. Ich hab's Ihnen aber schon in Hamburg gesagt. Ich kann nicht für zwei Seiten gleichzeitig arbeiten. Max ist nicht mehr in München. Wo er ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht in Österreich. Da soll er einen Freund haben. Mehr kann ich auch nicht sagen. Auf Wiederhören. Sie hörten Familienbande. Kriminalhörspiel in 4 Teilen von Bernd Lau und Walter Adler. 2. Teil. Es sprachen Maximilian von Uhlenstein, Christian Brückner. Giselher Schmidt, Günter Lamprecht. Elisabeth von Uhlenstein, Lütgard Ihm. Eduard von Uhlenstein, Dieter Borsche. Lisa Schönecker, Antje Hagen. Katrin Schmidt, Britta Sommer. In weiteren Rollen hörten Sie Charles Wirz, Joachim Wichmann, Amelie Jansen, Hans-Peter Hallwachs, Angelika Thomas, Andrea Witt, Gisela Claudius und viele andere. Ton und Technik Heinz Klein, Anna Efferts. Regie Bernd Lau und Walter Adler.